الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad Salihin und wir sind bei Kapitel 50 Babu Al-Khawf. Ehrfurcht ist Al-Khawf. Qala ta'ala wa iyaya farhabun wa qala ta'ala inna batusha rabbika la shadid wa qala ta'ala وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والآيات في الباب كثيرة معلومة والغرض الإشارة إلى بعضها قد حصل. Barakallahu fikum. Kapitel Ehrfurcht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß sie besitzt. Und vor mir allein soll ihr Furcht empfinden. Sollt ihr Furcht empfinden, vor mir allein. Das ist in Surah 2, Surah Al-Baqarah, der 40. Die Ayah 40. Wa qala ta'ala, Allah sagt auch, wahrlich der Zugriff dieses deines Herrn ist stark. Man könnte sagen auch, in der Watsha Rabbika la Shadid, dass der Zugriff deines Herrn ist mächtig. Und wie dein Herr mit den früheren Städten verfahren ist, ergreift er auch andere, wenn sie Unrecht tun, wahrlich seine Bestrafung ist schmerzlich streng, wahrlich darin liegt ein Zeichen für den, der die Strafe des Jenseits fürchtet. Dies ist ein Tag, an dem die Menschen versammelt werden und ein Tag des Zeugnis Ablegens und wir werden ihn nur bis zu einem festgesetzten Zeitpunkt hinausschieben. Wenn dieser Tag eintrifft, wird keine Seele sprechen dürfen, außer mit seiner Erlaubnis. und unter ihnen sind solche und unter ihnen sind solche, die unselig sind und solche, die glückselig sind. Was nun diejenigen angeht, die unselig sind, so werden sie dem Feuer anheimgeben. Dort wird für sie nichts als Steufzen und Schluchzen sein. Doch Allah ermahnt euch, vor ihm auf der Haut zu sein, auf der Hut zu sein. Denn bei Allah ruht der Ausgang aller Dinge. Und Allah sagt auch zu ihm, jetzt besitzt der Tag, an dem der Mensch vor seinem Bruder flieht und vor seiner Mutter und seinem Vater und vor seiner Frau und seinen Kindern. An jenem Tag wird jeder von ihnen mit sich selbst beschäftigt sein. Allah sagt auch sinngemäß im Besitz, o ihr Menschen, fürcht euren Herren, denn die Erschütterung der Stunde ist etwa Gewaltiges. Der Tag, an dem ihr es sehen werdet, da wird jede Stillende das Kind, das sie stillt, verlassen, und jede Schwangere wird ihre Lebensfrucht abwerfen, und du wirst die Menschen sehen, als ob sie betrunken seien, doch sie sind nicht betrunken. Die Strafe Allahs aber wird furchtbar sein. Allah sagt auch, für den aber, der die Zeit fürchtet, wo er vor Allah steht, gibt es zwei Gärten. Und auch, und sie werden sich einander, sie werden sich einander, sich einander zuwenden und sich gegenseitig befragen und sprechen. Früher, als wir in unseren Familien waren, hatten wir große Angst und Sorge. Doch nun hat Allah uns Gnade erwiesen und uns vor der durchdringenden Qual des Feuers bewahrt. Ihm hatten wir früher in unseren Bittgebeten angefleht. Er ist Subhanah, wahrlich der Allgütige, Allbarmherzige. Das sind Ayat bezüglich Barakallahu Fikum dieser Religion, bezüglich des Islam. Und Ayat bezüglich Barakallahu Fikum, wie das am letzten Tag sein und was es mit den Leuten passiert, die Unrecht getan haben in diesem Leben. Und dass das Paradies für die Leute bestimmt ist, die natürlich die Gutes tun in diesem Leben und kein Unheil stiften auf dieser Erde. بارك الله فيكم الخوف هو الخوف الخوف هو أنواع الخوف أنواع وهنا معنى الخوف في كلام المؤلف هو خوف الله سبحانه وتعالى خوف الله سبحانه وتعالى لأن العبد ينظر إلى ذنوبه وتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى فيخاف من الله سبحانه وتعالى أن يعذبه الله سبحانه وتعالى فذاك إذا كثر الخوف في قلبه حاول أن يعمل حتى لا يعذب ولكن مع الخوف يبقى على المسلم أن يكون عنده شيء آخر في قلبه وهو بارك الله فيكم وهو الرجاء فالإيمان يعني الإيمان مثل الجناحين للطائر جناح صبر وجناح بارك الله فيكم رجاء وجناح فيه نوع من يعني في ذلك نحن عندنا في ديننا نقول الرجاء وخوف العقاب يعني أنت تخاف أنه يعاقبك الله على فعلك الخطأ وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على فعلك الصحيح بارك الله فيكم ألقى ما يندس كيت يداغوا من ديزة آية zum Beispiel die erste آية und die zweite آية die hier erwähnt worden ist. Das geht darum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Was bedeutet, dass man Allah fürchtet? Das heißt, man tut das, was Allah subhanahu wa ta'ala verlangt hat und man verlässt das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das ist eigentlich allgemein Furcht vor Allah subhanahu وتعالى. Normalerweise die Sache war so, ich meine, damit wir verstehen, Barakallahu fikum, es geht hier nicht um diese Angst, die dazu beiträgt, dass man Allah nicht liebt. Nein, man liebt Allah subhanahu wa ta'ala, man liebt Allah subhanahu wa ta'ala, und, aber man fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, weil man selber weiß, dass man Sünden begeht. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde nicht verzeiht, dann wird diese Person in die Hölle kommen. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. أنا مش صار في لك الفرق ها يا ريت بارك الله فيكم ich wir machen ein bisschen mal jetzt ich weiß nicht jetzt ob mit dem Ton bei euch im Internet sich etwas ändert, weil wir jetzt so ein Ventilator ist gut. Das macht kein Problem bei euch. Okay. إذن الخوف هنا بارك الله فيكم هو شعور في قلب الإنسان هو شعور في قلب الإنسان أنه قد يحصل له شيء قد يحصل له شيء لذلك لما يقول يخاف هذا الشيء لأنه يخاف يكره هذا الإنسان أن يحصل له شيء ما يحبه شيء ما يحبه بارك الله فيكم allgemein die Furcht bedeutet in diesem Zusammenhang normalerweise das ist ein Empfinden in deinem Herzen dass vielleicht dir etwas geschieht was du nicht magst was du nicht willst und das ist eigentlich das Gefühl von oder Empfinden von Al-Khawf das wird von Furcht aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, hat uns als gegeben. Wir fürchten ihn und wir lieben ihn. Deshalb habe ich gesagt, Al-Iman ist aus Raja, aus Raja und Khauf zusammen. Nicht aus einem, sondern aus zwei. Barakallahu fikum, man muss wissen, unser Iman besteht aus einem Teil Hoffnung und einem Teil Furcht. Furcht allein geht nicht und Hoffnung allein geht nicht. Beispiel, eine Person betet nicht, fastet nicht, macht gar nicht und sagt ja sowieso, ich hoffe, dass Allah mir verzeiht. Dann kommt diese Person am letzten Tag und dann wird diese Person in die Hölle kommen, trotz dass diese Person Muslim war. Das kann sein. Wir wissen das nicht genau, weil Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet über eine Person, wenn diese Person keine Reue im Leben gezeigt. Und es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, nein, ich verzeihe diese Person nicht, dann geht diese Person in die Hölle, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. Al-Imam Ahmed sagte, يقول Imam Ahmed, يا أخوة, يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة فأيهما غلب هلك صاحبه لأنه إن غلب جانب الرجاء صار من الآمنين من عذاب الله وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين من رحمة الله وكلاهما سيء فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا خوف الرجاء يكون واحد لو غلب فقط الرجاء فالإنسان سيبدأ يفعل معاصي بحجة أن الله يغفر لي ولو غلب بس الخوف فالإنسان إذا فعل معصية ستتدمر حياته لأنه يظن خلاص أنه سيعاقب وكذا ولكن في ديننا بارك الله فيكم الأمر يختلف لأن الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى يوم القيامة سبحانه يفصل بين العباد هو الذي يفصل بين العباد أما بارك الله فيكم إياي فارهبون ويحذركم الله نفسه إلى غير ذلك فهذا بارك الله فيكم من الآيات التي جاءت أيضا في هذا المعنى في معنى الأخوة بارك الله فيكم زيتنا فيش آيات dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mir muss mich ha, malisch. Machen nare Kreschwein. Mich, barakallahu fikum, das hat nichts. Allah yehdi. Amin. Ja, gerade Gib mal Wasser. الله سبحانه وتعالى ها الله سبحانه وتعالى زاك ده مش allein musst dich fürchten. Was wird mich allein musst dich fürchten? Bitte aufpassen, diese Eier ist wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet, mich allein musst dich fürchten. Das heißt, wir fürchten Allah, indem wir das Schlechte verlassen, das Gute tun, und wir lieben Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Furcht, die mit der Religion zu tun hat, mit der Praktizierung oder Verlassen der Taten hat, das darf nur vor Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet werden. Das heißt, wenn du wegen deiner Frau, weil du deine Frau fürchtest, das Gebet verlässt zum Beispiel, oder wenn du wegen deines Chefes das Gebet verlässt, weil du ihn fürchtest, dann hast du ja eine große Sünde begangen. Und das ist verbunden mit Schirk in diesem Sinne. Schirk al-Khauf heißt das. Deshalb, du musst das wirklich in deinem Leben bestimmen können. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, indem du das tust, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat, und verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat. Natürlich, es gibt auch diese Art von Angst, oder sage ich jetzt von Furcht, das ist bei den normalen Menschen. Ich meine, wenn du hörst, neben dir gibt es einen Tsunami, wirst du keine Furcht haben vor Tsunami. Natürlich wirst du Angst bekommen vor Tsunami. Das ist etwas, was man sagt, das ist natürlich. Das ist die natürliche Furcht, und das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Deshalb sagen die Gelehrten, es gibt drei Arten von Furcht, Ehrfurcht. Ein Ehrfurcht in Richtung Tauhid, ein Ehrfurcht in Richtung Schirk und ein Ehrfurcht, was normal ist. Man hat Angst zum Beispiel vor Vulkan oder Überflutungen und so weiter, das ist normal. Man fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, weil man Allah subhanahu wa ta'ala liebt, weil man ins Paradies kommen will, weil man Allah anbetet und weil Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe verhängen kann, subhanahu wa ta'ala. Bäre auch Strafen, wäre. Und man fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala auch, barakallahu fikum, weil Allah subhanahu wa ta'ala das gebührt. Weil Allah das gebührt. Und deshalb, weil man Allah fürchtet, weil man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, versucht man den Islam zu praktizieren. Und die dritte Art ist diese Furcht in Richtung Schirk. Das ist zum Beispiel, du verlässt deine Religion oder du verlässt das Gute oder du machst Haram wegen der anderen, weil du Angst hast vor den anderen Leuten. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ. Allah muss man fürchten und nicht alle anderen, weil sie Menschen sind. Wallahu ta'ala alam. Allah sagt auch, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. أي أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا لأن الله سبحانه وتعالى يستطيع حتى لو أراد أن يدمر سبحانه وتعالى يحذركم الله نفسه ولكن بارك الله فيكم المعنى أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعاقب سبحانه وتعالى يعاقب العاصي ولكن رغم ذلك الله سبحانه وتعالى يصبر على عبده المؤمن لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وما يعاقبه فورا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى زاك الله سبحانه وتعالى وارد أوش فور sich selbst was bedeutet das الله سبحانه وتعالى ist barmherzig الله سبحانه وتعالى gibt uns alles was wir wollen. Aber wenn wir Sünde begehen, wenn wir Bid'a begehen oder wenn wir Schirk begehen, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Warnung. Und Warnung ist nicht leicht in diesem Zusammenhang. Allah ta'ala ala wa amin. Auf jeden Fall die Ayat, die sind alle in diesem Bereich. Die Ayat, die sind alle in diesem Bereich. Und ich denke, viele von uns, barakallahu fikum, sagten Allah khair, haben diese verstehen. Was damit gemeint wird, wenn wir über Furcht sprechen und wenn wir über Ehrfurcht sprechen. Hör inshallah. Wir werden hier stoppen. Erstmal. Dann wir das nächste Mal mit dem Hadith anfangen. Hadith bin Mas'ud. Meine, alle anderen Ayat, Barakallahu fikum, Jazakumullah khair. Alle anderen Ayat. Die Ayat, die sind klar. Die sind klar. In diesem Fall, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten müssen. Fürchten bedeutet, es gibt verschiedene Definitionen von den Gelehrten bezüglich Taqwa oder Khauf. Aber allgemein, das heißt, du tust, was Allah dir gesagt hat und du verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat. Das ist alles. Das ist Furcht in diesem Sinne. Du betest Allah, weil du ihn fürchtest, weil du ihn liebst. Subhanahu wa ta'ala. Ja, barakallahu fikum, huna al-Khauf. هو ذلك الشعور الذي يقود الإنسان لفعل الخير ولترك الشر أو لمساعدة أخاه أو لمساعدة أحد الناس لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. ومسألة خوف الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم مسألة نسبية، يعني عند واحد قد تكون أكبر وعند الآخر قد تكون أقل. بارك الله فيكم الآيات تصب في هذا المعنى، وثم سيبدأ المؤلف بالأحاديث والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم في شو بدك تابعك ويهذا نشطبن هي تين تعال بس ليك سمع المهضبات مدن حديث. سنقف هنا والمرة القادمة بإذن تعالى سنكمل في الحديث. Evet, bitir. Şimdi